Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Durch Dunkelheit und Regenfall dringt ein sanfter Liebesschall. Und selbst in dunkler Trauernacht stets ein schöner Stern erwacht. Voll Sorge und Angst, dein Herz in dir zittert, es vor Verzweiflung in der Seele gewittert. Was rührt in dir auf, den traurigen Grund? Eine Träne sanft tropft dir vom schönen Mund. Ins Haus der Familie kehrst du nun zurück. Erinnere dich an dein Kinderglück. Die Nächte waren warm, du mochtest es gern. Jetzt geht für dich auf ein Liebesstern. Der Mond für dich scheint am Himmelsheim. Schlaf selig, zufrieden und glücklich nun ein. Am Himmel des Morgens die Sonne dir lacht. Mit Frohsinn und Hoffnung bist du erwacht. Wutpilger Streifzüge. Durch Meerisches draußen und drin. Conquista im engsten untern Geherz. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich die hellen Logbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Wutpilger Streifzüge. Durch draußen und drin. Draußen und drin. In der kommenden Stunde vor allem nach drin. Der drin spricht mit Hilfe des Telefons nach draußen. Vielleicht schaffen es diese Radiowellen wieder nach drin. Herzliche Grüße dorthin. Nach drinnen. Also grundsätzlich müssen wir da mal differenzieren. Ich bin ja am 10.04.2019 morgens um 9 Uhr aus meiner Wohnung abgeholt worden. Da hatte die Polizei dann auch widerrechtlich die Tür geöffnet, also mit einem Werkzeug, ohne Schlüsseldienst und so. Hätten sie zwar gar nicht gedurft, die hatten zwar einen Haftbefehl, aber gut, dann durfte ich noch meine Sachen zusammenkramen, so das Nötigste. Und dann hat man mich in die JVA nach gefahren, weil ich ja in ansässig und wohnhaft bin, hat man mich nach gefahren. Und da wurde ich dann erstmal sozusagen aufgenommen. Ja, da geht dann halt so das ganz normale Prozedere los. Du kommst da halt an mit einem Haufen Klamotten, gehst dann erstmal auf die sogenannte Effektenkammer, also da wird dann die ganze Bekleidung eingelagert und durchsucht und da kriegst du dann deine Haftbekleidung, also alles, was du so brauchst für den Alltag. Ja, das war irgendwie alles sehr, sehr befremdlich. Da sollte man denn da Unterschriften leisten und ich habe das alles denn verweigert. Ich wusste ja gar nicht, was da los ist. Ja, und dann bekam ich dann meine ganzen Sachen und bin dann, dann musste ich zum Arzt, dann wird man einem Arzt vorgestellt, der wird dann geguckt, wie es einem geht und ob man hafttauglich ist, und hat man mir noch angeboten, mich auf eine Krankenstation zu legen. Habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch nicht krank. Ja, naja, aber vielleicht haben Sie eine Suchterkrankung. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Und dann bin ich dann auf so einen Haftraum gekommen, also auf so einer Station da. Ich weiß auch nicht genau wo. Und da war ich dann 2 Tage. Ja, das war ein bisschen komisch erstmal. Also ich bin dann irgendwann nach 1-2 Stunden, ich habe mich dann erstmal kurz sammeln müssen. Das ist eine ganz neue Situation. Und dann bin ich 1-2 Stunden danach, bin ich dann mal über diesen Flur gelaufen. Die Stationen, die Türen waren ja offen dann dort im Haftraum. Und habe mir erstmal einen Eindruck verschafft dort von den Leuten. Und das ist ja im also da sitzen ja auch Leute mit einer Haftstrafe von länger als 2,5 Jahren, glaube ich. Also aufwärts bis lebenslang und Sicherheitsverwahrung, also die ganz schweren Jungs. Ja, und naja, da bekommt man erstmal so Eindrücke, ja. Da lief denn da so ein Typ rum mit freiem Oberkörper, mit einem riesen Hakenkreuz auf dem Rücken. Das war dann erstmal, oh. Ja, dann hatte ich da mit 2 Mitgefangenen da ein Gespräch im Haftraum geführt. Kurz vorher muss es da auch einen Todesfall gegeben haben. Die schütteten mir auch so ein bisschen ihr Herz aus und naja, ich habe dann versucht, mich da abzugrenzen. Ich war dann 2 Tage auf meinem Haftraum und bin dann nach 2 Tagen verlegt worden von nach in die JVA, in die Hauptanstalt am der sogenannte. So war das denn erstmal, die ersten 2 Tage. Ich grüße euch mit solidarischem Friedensgruß, geballter, behandschuhter, linker, erhobener Faust. Die Farbe meines Handschuhs ist kunterbunt, genauso bunt wie meine Bekleidung, meine Einstellung zum Leben. Meine Haltung und Ansichten sind mindestens genauso bunt. Ich nenne mich Idris Khelifa. So sollte mein Name korrekterweise lauten, wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre. Also im Nachhinein habe ich dann irgendwie festgestellt, dass man mit so einer offenen, frohen, natürlichen Art, wie ich halt auch bin, da erstmal zwar willkommen ist irgendwo, aber später stellte ich fest, dass halt sehr viele im Gefängnis erstmal darauf aus sind, einen Neuzugang irgendwie abzuchecken, zu gucken, wie ist er drauf, warum ist er auch im Gefängnis. Das ist ja auch immer nochmal ein großer Unterschied, wegen welchen Straftaten man im Gefängnis ist. So wird man dann auch mitunter behandelt von den Mitgefangenen. Also es gibt halt so Sachen, die sind gar nicht gern gesehen, zum Beispiel Sexualstraftaten. Oder wenn ich jetzt an diesen diesen Terroristen hier, der in Halle hier die Synagoge angegriffen hat an Yom Kippur, der hat es auch nicht so leicht. Also das sind halt, so wird man dann halt auch behandelt. Aber es geht halt auch viel darum, abzuchecken, was ist das für ein Typ, was hat er, bringt er irgendwas mit, was vielleicht Begehrlichkeiten weckt und so weiter. Bin in der DDR geboren. Zur Welt kam ich am 25.08.79. Also fast 40. Ist schon krasse Lebensironie, dass ich zusammen mit Erich Honecker geboren wurde. Das war ein Witz. Smile. Gleiches Datum. 25.08.79. Also ja, es bestehen Hierarchien. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen wie in so einem amerikanischen Film oder so, in irgendwelchen, dass da irgendwelche Gangs oder sowas sind. So ist das nicht, aber es ist schon so, dass viele oder einige Macher da sind, also so die Stärkeren, auch Leute, die wahrscheinlich schon oft im Gefängnis waren, lange Hafterfahrungen haben und die dann auch so ein bisschen den Ton angeben. Ist natürlich auch immer vom Charakter unterschiedlich. Dann hat man Charaktere, die sind eigentlich eher für sich, ziehen sich zurück. Das sind meistens auch so die etwas einfacheren Leute oder vielleicht auch Leute, die vielleicht sozial nicht so gut gestellt sind. Also da hat man im Grunde alles dabei. Leute mit einem nicht so guten Bildungsstand. Man hat auch Leute dabei mit einem guten Bildungsstand. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr durchwachsen. Aber ich sag mal, es ist schon so, dass da auch Hierarchien herrschen und dass auch Leute irgendwie den Ton angeben wollen. Es ist dann schwierig, damit umzugehen auch, ja, weil man natürlich auch vielen Vorurteilen begegnet, auch bestimmten politischen Meinungen begegnet. Also man begegnet sehr, sehr vielen menschlichen Dingen. Damit muss man jetzt erstmal auch umgehen, ja. Mein Künstlername ist White Elephant. Darunter bin ich zumindest in meiner Community bekannt. Kunst, Künstler, was ist das überhaupt? Darunter stellt sich wohl jeder was anderes vor. Nun mal gut, was diese Thematik angeht. Was ich alles so mache, kann ich gar nicht alles genau schreiben. Sonst käme ich kaum zum Ende und möchte euch nicht langweilen. My Favorites, Didgeridoo, Maultrommel, mindestens semi-professionell. Nee, bin nur ein einfacher Straßenrebell, der versucht, etwas mehr Licht und Farbe in diese oft so triste Zeit und Gesellschaft zu trommeln. Meine Bühne? Vorwiegend die Straße. Also es gibt manchmal auch Menschen, da merkt man, die haben schon eine positive Ausstrahlung und irgendwo einen guten Kern. Also ich zweifle daran, dass sich wirklich ernsthaft Freundschaften und Beziehungen entwickeln, die halt nachhaltig sind, also auch über die Haftzeit hinaus. Das ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt anstrebe. Was fällt mir dazu noch ein? Also es gibt halt Leute, mit denen kann man gut, und dann gibt es Leute, da denkt man, mit denen kann man gut, und je mehr man sich denn kennenlernt, dann merkt man halt auch oft, was die Leute für eine Gesinnung haben oder was sie vielleicht auch für Zwecke verfolgen. Also man wird sehr viel ausgenutzt, ja, gerade wenn man so eine offene Art hat wie ich und sehr gutmütig ist und auch gerne gibt, dann wird man halt auch viel ausgenutzt. Es gibt halt viele Leute, die kommen. Also dieses Hast du mal, das ist so sehr, sehr weit verbreitet. Es gibt nicht viele Leute, die auch zurückgeben oder gerne geben. Also es ist immer irgendwie mit irgendeiner Gegenleistung verbunden, habe ich zumindest das Gefühl und den Eindruck. Derzeit können mich monatlich 3 Personen für 2 Stunden besuchen. Ich würde gern selbst vorbeikommen, das kann ich aktuell leider überhaupt nicht leisten. Der White Elephant ist sozusagen in Ketten gelegt. Ich sitze im Gefängnis. Ja, ihr lest richtig, das ist kein Witz. Dem Gefangenen wird zur Last gelegt, sich einer Verkehrskontrolle widersetzt zu haben und einen Polizisten schwer verletzt zu haben. Er war ohne Licht Fahrrad gefahren, war von den Polizisten angehalten worden, hat erst versucht, die Beamten zur Nachsicht zu überreden, hat dann versucht abzuhauen, ist von den Polizisten verfolgt worden, ist einen der Beamten dann tätlich angegangen, hat eine schwere Körperverletzung begangen. Er selbst führt aus, dass sich die Situation hochgeschaukelt habe und er in eine Panik geraten sei. Die Tat, so sagt er, tut ihm leid und er bittet um Nachsicht, da er immer wieder unter Depressionen und Panikattacken gelitten habe. Doch für das Gericht ist klar, hier wurde mit Vorsatz gehandelt. Es folgt eine mehrjährige Haftstrafe. Ja, also die Tagesabläufe sind grundsätzlich von Haus zu Haus und von JVA sehr individuell und mitunter auch sehr verschieden geregelt und gestaltet. Aktuell bin ich hier auf einer Station, wo Leute untergebracht sind, die nicht arbeiten. Beginnt dann morgens um 6 Uhr mit Wecken. Da wird dann die sogenannte Lebendkontrolle auch gemacht. Also da muss der Bedienstete sich vergewissern, ob der Gefangene auch noch lebt. Dann ist erstmal der Haftraum noch zu bis 7.15 Uhr. Allerdings wohnen hier in dem Haus auch Arbeiter in den oberen Etagen. Die gehen dann um 7.05 Uhr oder 7.10 Uhr ungefähr gehen die zur Arbeit. Da gibt es dann immer über so eine Kommunikationsanlage, gibt es dann immer so Durchsagen und Durchrufe. Also das muss man sich vorstellen wie auf dem Bahnhof. Da kommt dann so ein Piepen und dann wird dann gesagt, Arbeiter rausrücken oder die Arbeitskommandos ans Gitter. Das hört sich immer für mich ganz dolle grausam an. Oder medizinische Behandlung. Solche Sachen werden dann durchgerufen. Ja, und bei mir ist denn aktuell dann von 7.15 Uhr bis 9 Uhr erstmal der Haftraum geöffnet. Da kann man dann so Sachen machen, wie sich duschen gehen, was kochen oder sich einen Toast in den Ofen werfen. Man hat hier auch Küchen oder eine Küche, die alle Gefangenen nutzen sollten und die dann auch sauber gehalten werden müssten. Um 9 Uhr wäre dann die sogenannte Freistunde. Also eigentlich heißt es ja Aufenthalt im Freien. Ja, und das ist dann eine Stunde und dann ist ab 10 Uhr ist der Haftraum hier wieder aktuell zu. Bis 12.15 Uhr dann, also in der Zeit kann man sich dann selbst beschäftigen. Man kann Fernsehen gucken, man kann Sport machen auf dem Haftraum, man kann schreiben, malen, basteln, singen, tanzen, klatschen, geht auch. Stören sich aber schnell die Nachbarn dran. Ja, und dann gibt es um 12 Uhr ist dann Ausspeisung, da gibt es dann Mittagessen. Und der Tagesablauf hier aktuell ist so, dass von 12.15 Uhr bis 14 Uhr der Haftraum wieder geöffnet ist. Ja, da kann man sich dann auch nochmal was in die Pfanne hauen oder irgendwo Skat spielen oder eine Runde würfeln oder einfach mit jemandem quatschen und einen Kaffee trinken. Und dann ist um 14 Uhr ist dann der Haftraum hier wieder zu. Also ich kann da jetzt auch aktuell nur für diese meine Station sprechen. Und da ist dann der Haftraum bis 17.45, 18 Uhr in etwa verschlossen und dann geht er nochmal für eine Stunde auf, wo man dann auch solche Sachen machen kann, wie mal duschen gehen, sich vielleicht noch ein paar Nudeln schnell kochen oder solche Geschichten, ja. So ist jetzt erstmal im Wesentlichen der Tagesablauf unter der Woche. Am Wochenende variiert das dann nochmal ein bisschen mit den Aufschlusszeiten und es gibt dann auch nebenher noch das ein oder andere Angebot punktuell mal in der Woche, zum Beispiel Sport. Also die haben hier eine sehr, sehr gute Sporthalle, eine gute Turnhalle, wo auch ein gutes Fitnessstudio drin ist. Also da kann man dann Kraftsport machen und andere Geschichten, Tischtennis spielen, Volleyball, Fußball, so Mannschaftssportarten sind ja momentan aufgrund der Corona-Lage nicht möglich. Ja, so ist denn hier der Tagesablauf. Gibt es alle 14 Tage oder drei Wochen mal einen Gottesdienst, da kann man hingehen. Also es gibt einen Gefängnisseelsorger, jedes Haus hat seinen eigenen Seelsorger. So, das ist dann erstmal so der Ablauf. Ich grüße dich, Liebste, aus dem County Jail. In den vergangenen Tagen hatte ich gut 30 Lieder ins Schweinsorle gesungen. Du weißt schon, alles für den Dackel, alles für den Club. Ich komme meinen Zielen immer näher. Noch etwa 250 Lieder singen, dann dürfte der Hector-Lieder auch erreicht sein. Weißt schon, Superman und kryptonische Wortverschlüsselung. Wenn man arbeitet, ist das natürlich dann nochmal ein bisschen anders. Die Arbeiter kommen jetzt gerade von der Arbeit, die gehen um 7.10 Uhr aus dem Haus, gehen in ihre jeweiligen Arbeitsbereiche oder in ihre sogenannten Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen. Also ein großer Teil der Arbeit, die hier stattfindet, sind auch Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen. Also das, was das Arbeitsamt draußen im Jobcenter auch anbietet. Und die kommen dann um 11 Uhr von der Arbeit, essen kurz, gehen dann, glaube ich, um kurz vor 12 Uhr, gehen die wieder in ihren Arbeitsbereich nochmal bis 14.15 Uhr ungefähr und gehen dann auf ihre Station, ja. Und da ist dann erstmal dann bei denen offen bis 17.45, 18 Uhr. Also eigentlich die arbeiten gehen, die haben einen Tagesablauf, wo dann morgens um 6 die Tür aufgeht, die Haftraumtür. Und verschlossen werden sie denn abends um 18 Uhr wieder. Das heißt, die haben mehr oder weniger 12 Stunden am Tag neben der Arbeitszeit sich frei zu bewegen. Ja. Diese Zeilen stellen lediglich ein kleines Zwischenspiel dar. Im TV auf SWR3 läuft gerade Zirkus in Monte Carlo. Das finde ich schön. Im Augenblick tanzen gerade 5 oder 6 Artisten. Fetzt. Und meine Mütze, Prosti-Kumpel, ist gerade etwas verbogen. Ich hoffe, ich entwickle kein Tet-Kohol-Problem. Also es gibt verschiedene Arbeiten. Also diese Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen, das ist ja irgendwie vom Landesbetrieb für Beschäftigung und berufliche Bildung oder so ähnlich heißt das. Ja, das muss man sich vorstellen wie in so einer Berufsschule, wie bei so einem Berufsvorbereitungsjahr. Da gibt es dann so einen kleinen Bereich, wo man ein bisschen was mit Farbe machen kann. Also so grundlegende Sachen, Farbkreis mischen und das. Später darf man dann auch ein bisschen freier arbeiten und sich kreativ da ausleben. Dann gibt es da eine so eine Ecke, wo die Leute irgendwie mauern können, also so Mauern hochziehen. Und dann gibt es so einen Arbeitsbereich mit Holz. Letztendlich ist es ja nur eine Beschäftigungsmaßnahme. Es gibt einen Bereich Palettenbau, die bauen hier Paletten für Auftraggeber von draußen. Das sind irgendwelche Firmen, Autoindustrie, irgendwelche anderen Gewerbe, die Paletten benötigen für Verpackung oder sonstiges. Da werden hier die Paletten gebaut. Dann gibt es noch einen Bereich Recycling, so wie ich gehört habe. Die recyceln so CDs und sowas, die schreddern das, also nehmen das dann aus den Verpackungen raus und trennen das alles. Und dann werden die CDs irgendwie geschreddert. Was gibt es noch für einen Arbeitsbereich? Ach so, Brennstuhl. Die machen so Steckdosen. Ich glaube, in anderen Haftanstalten werden auch Kabeltrommeln und sowas gemacht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die machen so Elektrokrams, also so ganz einfache Arbeiten, Steckdosen zusammenschrauben und werden dann irgendwie nach Leistung bezahlt, also Akkord. Ja, diese Steckdosen, die kriegt man dann für einen anständigen Preis irgendwo in deutschen Baumärkten zu kaufen. Und hier werden die Gefangenen dann dementsprechend nach Leistung bezahlt. Ja, es gibt auch noch Arbeitsbereiche, die dann direkt in den Häusern sind. Das nennt sich dann Hausarbeiter und Essenausgeber und Außengärtner. Also die sind dann für die Reinigungsarbeiten im Haus zuständig, für das Austeilen von Essen, für gewisse Dinge, die hier in den Häusern stattfinden müssen. Also dass die Duschen gereinigt werden, dass die Flure gewischt werden. Dann haben wir Leute für die Außenanlage, Außengärtner. Die gucken dann, dass draußen auf den Freihöfen da kein Papier rumliegt. Die sammeln das ein und sammeln die Zigaretten auf. Können auch ein bisschen dann die Grünanlagen pflegen, denn in den dementsprechenden Jahreszeiten. Schneeschieben ist ja aktuell angesagt. Also solche Sachen. Es gibt einen Hausmaler, der ist dafür zuständig, dass dann regelmäßig mal Hafträume, wo dann jemand drauf gewohnt hat, 1-2 Jahre, die Leute rauchen ja auch alle, dass denn solche Hafträume vernünftig wieder hergerichtet werden, kommt dann weiße Farbe an die Wand, dann wird der Haftraum mehr oder weniger sauber gemacht von den Hausarbeitern und dann kann dann praktisch der nächste Gefangene da einziehen. Ja, so sind die Arbeitsbereiche dann mehr oder weniger geregelt, ja. Es gibt noch ein paar andere Arbeitsbereiche, so Küche, es gibt eine Küche, eine Gefängnisküche, da fangen die Leute morgens um 5 schon an, die sind auch fleißig und das ist auch viel Stress. Es ist im Grunde, es gibt schon genug Arbeit, es ist aber nicht so viel Arbeit da, dass für alle Arbeit da ist. Was Weil ich so viel Zeit habe und ihr so cool seid, bekommt ihr ein weiteres Exemplar von den Einhörners. Bitte gut füttern. Ich habe ja ganz viele davon hier in meinem Jugendstilzimmer. Einhörners kann man nie genug haben. Also ganz genau kann ich das nicht sagen in allen Bereichen. Ich weiß, dass diese ganzen Hausarbeiter recht gut bezahlt werden. Auch die Leute in der Küche werden recht gut bezahlt. Es gibt da sozusagen eine Vergütung. Es gibt auch für verschiedene Arbeitsbereiche diverse Vergütungstabellen. Und das Geld, was man denn jeden Monat bekommt, das wird dann aufgeteilt. Man hat dann immer einen gewissen Teil für den monatlichen Einkauf. Man kann ja hier auch einkaufen von dem Geld. Also so Dinge, die man braucht. Lebensmittel, Genussmittel, Kaffee, Tabak. Also alles, was man so im Supermarkt auch kriegt oder so ziemlich alles. Und das Geld, was man verdient, das wird dann aufgeteilt. Also ein Teil geht immer auf das sogenannte Hausgeld. Das steht dann zur Verfügung für Einkäufe, für Aufladen von Telefon, solche Geschichten. Wenn man irgendwelche technischen Sachen zu verblomben hat. Und ein anderer Teil des Verdienstes, der geht dann auf das sogenannte Überbrückungsgeld. Das Überbrückungsgeld wird dann über die Haftdauer angespart und dient eigentlich dazu, dass man Geld hat, wenn man entlassen wird. Also um vielleicht eine Kaution zu bezahlen oder die erste Miete oder ja, sich den Kühlschrank voll zu machen oder vielleicht ein paar neue Klamotten zu kaufen, weil man ja irgendwie 40 Kilo zugenommen hat. Also wenn man nicht arbeitet, hat man Geld zur Verfügung. Das ist allerdings nicht viel. Das ist nennt sich dann Taschengeld. Es gibt ja ein Bundestaschengeldgesetz und dementsprechend bekommt man das auch. Das ist ja irgendwie im Sozialgesetzbuch geregelt. Aktuell sind das, es gab jetzt eine Erhöhung, da möchte ich nochmal Danke sagen an das Land. Es gibt 1 Euro, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich will ja auch nicht den Faden verlieren. Es gibt 1,88 Euro Taschengeld pro Werktag, das sind jetzt, glaube ich, im Januar irgendwie 35,60 Euro oder so gewesen. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber 1,88 sind das pro Werktag. Ist immer davon abhängig, wie viele Werktage der Monat hat und wie viele Feiertage. Und dann kann man sich noch Geld überweisen lassen. Also Geld überweisen lassen kann man sich grundsätzlich immer und auch für verschiedene Zweckbindungen. Die Zweckbindung muss dann allerdings auch immer in der Überweisung für die JVA nachvollziehbar sein. Also man kann sich jetzt nicht Geld überweisen lassen und da steht jetzt drin Winterreifen. Damit brauchst du ja keine Winterreifen, aber es gibt zum Beispiel Besuchergeld. Das sind 23 Euro, die kann man sich überweisen lassen. Und von diesen 23 Euro könnte man zusätzlich einkaufen. Der Einkauf ist maximal auch mit 150 Euro im Monat reglementiert, also mehr kann man nicht einkaufen, höchstens auf Sonderantrag oder wenn man vielleicht eine bestimmte Kostform hat, gibt es Ausnahmeregelungen, das ist aber sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Ja, so ist das mit der Kohle, ja. Selbst wenn ich mit der lieblichsten Engelsstimme redete, aber hätte die Liebe nicht in mir. Was wäre es den Menschen nütze, wenn ich klänge wie ein verstimmtes Instrument und ohne liebevolle Harmonie schwingen würde? Also grundsätzlich hat man immer die Möglichkeit, Briefe zu schreiben. Allerdings die Briefe werden dann auch immer noch mal einer Sichtkontrolle unterzogen. Also man kann jetzt nicht einen Brief nehmen, den zukleben und den abschicken. Könnte ja irgendwas drin sein, was verboten ist, was man hier nicht haben darf, Bargeld oder so, weil man hier irgendwelche Geschäfte macht. Also das heißt, man hat einen Brief, dann gibt es immer einmal am Tag die Möglichkeit, seine Post abzugeben. Dann guckt der Bediensteter kurz rein, ob da nicht irgendwas Komisches drin ist. Dann klebt man den zu und gibt den ab. Schreiben geht also. Telefonieren geht auch. Dazu muss man dann hier so ein Telefonkonto anmelden. Und da braucht man natürlich Geld. Muss man sich Geld dann drauf buchen lassen. Dann gibt es die Möglichkeit des Besuches. Man kann sich besuchen lassen. Aktuell ist das ja ein bisschen schwierig. Dafür gibt es auch gesetzliche Vorgaben und Regelungen. Aufgrund der Corona-Geschichte ist das natürlich momentan ja alles anders. Also das sind so die drei hauptsächlichen Möglichkeiten, Kontakt nach außen zu halten. Selbst wenn ich alle Erkenntnisse der Welt in mir wohnen hätte und Glauben besitzen würde, welcher alle Berge, Hürden und Hindernisse der Welt überwinden könnte, aber würde die Liebe hindern, in mir zu wirken, so wäre doch alles vergeblich und es wäre zu nichts nütze. Ursprünglich war es mal so, bevor diese ganze Corona-Geschichte kam, dass ein Strafgefangener im Monat wohl 2 Stunden Besuch haben darf. Die kann man am Stück nehmen, die kann man auch also dann 14-tägig nehmen, also man kann auch 2x1 Stunde im Monat nehmen. Und es durften 3 Personen, also bis zu 3 Personen durften einen besuchen. Ich meine bei Familienvätern oder auch Müttern, es gibt ja auch Gefangene, also Frauen, die hier eingesperrt sind. Ich meine, die haben sogar bis zu 4 Stunden im Monat Besuch zum Aufrechterhalten der sozialen Bindung. Da können dann auch die Kinder mitkommen. Ja, so ist das mit dem Besuch bis Corona kam geregelt gewesen. Da gab es dann immer noch die Möglichkeit, beim Besuch einzukaufen. Da gab es so einen Einkaufsautomat, wo dann so Erdnüsse drin waren, Schokolade, Tabak, konnte man sich mal einen Kaffee ziehen, dass man mit denen mal einen Kaffee trinken konnte. Da waren immer 12 Euro pro Besuchsstunde eingeplant. Also praktisch bei 2 Stunden Besuch im Monat standen die also 24 Euro zu. Das mussten die Besucher dann in Kleingeld mitbringen. Und da wurde dann während des Besuchs, konnten die denn an diesen Automaten einkaufen. Dieser Passus steht auch nach wie vor noch auf dem Besucherschein. Allerdings hatte sich auf Corona, aus Corona-Gründen das dann geändert. Und zwar konnte der Automateneinkauf aus hygienischen Gründen an diesem Automaten nicht mehr stattfinden. Da gab es zwischenzeitlich dann mal die Möglichkeit, sich zusätzlich diese 24 Euro, die uns ja eigentlich zustehen, die konnte man sich dann noch monatlich hierher überweisen lassen und konnte die dann beim Einkauf hier im Gefängnis verwenden. Das hatte man jetzt zwischenzeitlich wieder geändert und hat auch gar keine Ersatzlösung oder Möglichkeit uns eingeräumt. Ja. So wäre doch alles vergeblich und es wäre zu nichts nütze, den Armen all meine Habe zu schenken, ohne mich in Liebe ihnen zuzuwenden. Denn die wahre Liebe ist langmütig und freundlich. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie treibt keinen Mutwillen und verhält sich nicht ungehörig. Thank you. ganze Zeit jetzt, über diese fast 2 Jahre Haftzeit, hat sich natürlich bei mir eine Menge Frustration auch angestaut. Es gab auch eine Menge Ungerechtigkeiten. Begonnen hatte das einfach zum Anfang, ich will da jetzt auch nicht so extrem weit ausholen, aber ich bin ja nun auch ein schlaues Köpfchen. Und dann habe ich mir hier so die Hausordnungen durchgelesen und es gibt hier auch überall Infotafeln, wo man sich dann halt auch die Dinge durchliest. Und dann sieht man halt auch viele, viele Missstände, viele Defizite, viele Mängel, wo man sich natürlich die Frage stellt, seit wann ist das so oder wo kommt das her und warum ist das so? Und es ist doch aber in den Gesetzgebungen anders geregelt und der Vollzug könnte ja an vielen Punkten viel, viel besser laufen. Also vielleicht mal so ganz einfache Beispiele. Ich habe hier hingen an einem Infobrett, hingen Portolisten von der Post. Die waren aus dem Jahre 2010. Die wurden nicht aktualisiert. Ich weiß auch nicht, wer dafür verantwortlich ist, das zu aktualisieren und auszudrucken. Es können ja nicht die Gefangenen sein, weil die kommen nicht an den Computer und die können auch nicht drucken. So, oder es gibt zum Beispiel in Berlin-Köpenick gibt es so einen Verein, Gefangenenverein, und die bieten Zeitschriftenabos an. Auch eine ziemlich breite Palette an Zeitschriften und das kann man über die ordern. Und normalerweise müsste dann eine Aktualisierung von diesen ganzen Zeitschriften, die man im Abo bekommen kann, die hängt normalerweise, sollte die überall aushängen. Dort hing auch einer auf dem Flur. Die war zuletzt aktualisiert von 2009. Ich bin 2019 dort inhaftiert worden. Und das sind einfach Dinge, wo ich mir sage, was passiert hier? Also ist Winterschlaf ausgebrochen oder Totenstarre? Ich muss das so zynisch auch einfach sagen, ja, dass halt in so ziemlich vielen Bereichen, ja, wirklich extreme Mängel bestehen, wo die Dinge auch prekär sind, eigentlich ein Skandal. Und wenn die Dinge nicht nach außen dringen, ja, und sich Leute darüber empören, du kannst dich hier drinnen empören und kannst dich darüber aufregen, ja, was machen sie? Die reglementieren dich, die bestrafen dich mit Einschluss, die wollen ja nur ihre Ruhe haben, möchten es möglichst bequem haben, ihre Arbeit hier tun. So, aber ich möchte doch als Gefangener, ich möchte doch auch, dass es mir gut geht, ja, und wenn ich dann, ich habe die Schreiben hier vorliegen, ja, ich hatte mich dann gewandt an, unter anderem, kleinen Moment mal, habe ich hier liegen, ich will es auch gar nicht vorlesen, großartig, Beschwerde über Unzulänglichkeiten in der Justizvollzugsanstalt, da hatte ich mich 2-mal beschwert über hygienische Missstände und Bedingungen im Bereich der Küche und der Lebensmittelverarbeitung. Dinge, die eigentlich nicht sein können. Und da bin ich auch nicht in der Verantwortung, das zu klären und zu regeln. Ich war nur der Dumme oder der Schlaue, der das dann in die Öffentlichkeit getragen hat und sich ans Veterinäramt und ans Gesundheitsamt gewandt hat. Oder mich auch mehrfach mit Anliegen an das Ministerium gewandt hat. Da bekommt man dann so schöne Schreiben zurück vom Ministerium, das ist aus dem Dezember 2019, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Für die von Ihnen behaupteten Angriffe von Mitgefangenen gegen Sie liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor. Und ich habe mich ja so ziemlich ich habe mich an viele Stellen gewandt. Ich habe auch an Amnesty International geschrieben, weil es in 2019 hat es in den JVAs hier mehr als 10 Todesfälle gegeben. Und die Leute sind nicht alle eines natürlichen Todes gestorben. Das kann ich nicht glauben. Ja, es hatte im August 2019 hier in der Hauptanstalt einen Todesfall gegeben, wo jemand mit einem Magendurchbruch wohl nicht mehr gerettet werden konnte, wo sich dann über Mundpropaganda herausstellte, dass der Mann vorher im Krankenhaus war und irgendwie operiert wurde wohl am Magen und dass man den dann zurückverlegt hatte, weil irgendwelche Ärzte meinten, der wäre jetzt schon hafttauglich. Ja, und dann versterben halt Leute. Und es gibt halt einfach viel zu viele Mängel und Defizite, das kann ich auch gar nicht hier alles aufzählen. Ich habe so ziemlich alles aufgeschrieben. Und die Dinge werden ja dann beschönigt. Und sobald man das denn anspricht und um Abhilfe bittet oder um Veränderung. Ich meine, ich habe die ersten 3-4 Monate habe ich es mit Ruhe versucht und die Dinge aufzuschreiben und die Dinge auch immer wieder kritisiert und angesprochen. Da war im Juli 2019 war das Ministerium hier, weil ich habe zum Beispiel kritisiert, dass es keine GMV gibt. Also eine GMV ist eine Gefangenenmitvertretung oder Gefangenenmitverantwortung. Das ist ein Kreis von gewählten Leuten, dann gibt es eine Wahl, die dann hier mit der Anstaltsleitung einmal im Monat laut Satzung sich zusammenfindet und gewisse Tagespunkte oder überhaupt relevante Punkte abspricht, bespricht, um eventuell Dinge im Vollzug besser umzusetzen, zum Guten zu wenden, positiv Dinge zu verändern, die ja das Zusammenleben und auch den Haftalltag irgendwie erträglicher machen könnten. Der Punkt ist, das wird ja alles nicht ernst genommen. Es wird ja nicht ernst genommen. Guten Tag, Herr Hänger. Ich bin Herr Stender. Ich weiß, dass Sie mich sehr mögen, weil ich Ihre erstklassigen Gefängnisse und deren förderliche Haftbedingungen hier in kaum kritisiere. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich ungern derartig prekäre und skandalöse Umstände akzeptieren möchte. Von Gefangenen gut wären. Also Angebote von zum Beispiel Antigewalt- und Deeskalationstraining oder regelmäßig Suchthilfegruppen. Solche Geschichten. Viele sind ja auch mit solchen Problematiken hier oder sind genau deswegen hier, weil sie halt aufgrund von Beschaffungskriminalität und sonstiges. Nein, der Punkt ist einfach, es ändert sich nicht wirklich spürbar was. Und mich hat das extremst frustriert, immer wieder diese Misserfolge, dieses Unverständnis, auch diese vielen Lippenbekenntnisse und nichts passiert. Und mich macht das wütend, mich verärgert das und ich gehe da auf die Barrikaden und ich wende dann gewisses demonstratives Verhalten an und das provoziert dann natürlich auch noch Leute. Also es gibt so viele Dinge, wo einfach auch gar keine Aufklärung hier passiert. Also Dinge, wo die Augen auch zugetan werden, da gucken wir einfach nicht hin. Das lassen wir einfach so laufen. Und das ist einfach das, was mich extrem verärgert, mich frustriert, mich wütend macht. Ja, und dann fange ich an, laut zu werden und rumzuschreien. Oder vielleicht auch meinen Haftraum zu bemalen von innen und die Dinge da dran zu schreiben. Ja, von Diskriminierung, über Rassismus, über Gewalt, über Willkür, über Schikanierung von Mitgefangenen, aber auch von einigen wenigen Bediensteten. Sowas findet ja hier auch statt. Der hier interviewte Gefangene berichtet mir ausführlich von eigenen Erfahrungen im Gefängnis. Auch Gewalterfahrungen. Vieles von dem, was er erzählt, kann ich kaum glauben. Nicht alles, was ich erfahre, findet Platz in dieser Radiosendung. Ich glaube, was er mir erzählt und halte es für wahrscheinlich. Aber nachprüfen kann ich es nicht. Wir kommunizieren durch einen Kanal. Meine eigene Rolle ist dabei auch mit einer Unsicherheit verbunden. Wir kennen uns nicht. Wir wissen nicht, ob wir etwas miteinander anfangen könnten, würden wir uns jenseits des Gefängnisses treffen. Er kennt meine Stimme aus dem Radio, das er in seiner Zelle hört. Ich kenne seine Stimme aus dem Hörer des Telefons, bei dem er immer wieder anruft. Er hat das Bedürfnis, mit jemandem draußen zu sprechen, in Kontakt zu bleiben. Ich erfahre etwas von einer Welt, die ansonsten für die meisten Menschen unsichtbar bleibt. Er erhofft sich eine Verbesserung seiner eigenen Situation, indem er über mich eine Öffentlichkeit herstellt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das auf diesem Weg erreicht. Denn er berichtet auch davon, dass seine Vorstöße, Beschwerden, Verbesserungsversuche zu Disziplinarmaßnahmen führen. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass der Gefangene im Rahmen dieser Sendung anonym bleibt, auch wenn er von sich aus alles offenlegen würde. In welcher Stadt, in welchem Bundesland er im Gefängnis sitzt, bleibt also an dieser Stelle offen. Es können viele Gefängnisse an vielen Orten sein. Das, was ihr hier hört, ist eine Geschichte. Eine Geschichte mit vielen Auslassungen. Vieles bleibt angedeutet. Vielleicht ist diese Geschichte nur eines von vielen Beispielen. Wie das Gehörte zu bewerten ist, bleibt den Zuhörern überlassen. Die Gefangenen wissen es, wie schlimm die Zustände und Umstände sind. Und alle sind wütend. Und normalerweise ist es ein Wunder, dass die Leute hier nicht auf die Barrikaden gehen. Und das ist eigentlich das. Ja, da werden die Leute schön beschwichtigt und irgendwie ruhig gehalten und da werden die Leute hier gegeneinander ausgespielt und manipuliert und voneinander getrennt oder wie denn in meinem Fall monatelang isoliert von den anderen, ja, und wird dann behauptet, er ist ein Aufrührer, der Herr ist ein Aufrührer, der will die Leute nur aufwiegeln und sowas haben die den Leuten mitgeteilt. Den Leuten vom Ministerium, das schreiben die in ihren Beurteilungen rein. Ich meine, das ist doch eigentlich Idiotie. Also ein System, eine JVA mit so vielen Defiziten und Mängeln, ohne dass spürbar Dinge abgestellt werden, obwohl man die weiß. Und dann empören sich Leute drüber, ja, regen sich auf, verlieren die Fassung. Also da wird ja dann von Verhaltensauffälligkeiten gesprochen. Der Mann ist verhaltensauffällig, da gibt es dann so einen Katalog, verhält sich so, so, so, so und so. Ja, und jetzt müssen wir die und die Maßnahmen mit dem machen. Da geht es ja gar nicht darum, mal die Kausalitäten zu betrachten und warum rastet denn der Mann aus. Nee, da geht es darum, den Mann irgendwie zu brechen. Ja, und denen möglichst viel physische und psychische Gewalt anzutun, ja, bis er aufgibt, ja, oder bis dann andere Verhaltensweisen zutage treten, wo man sagen kann, da, guck mal, der hat doch eine Klatsche. Oder irgendwas, ja, gibt es hier nicht, ja. Wenn die wollen, nehmen die einem auch noch die Post, ja, öffnen die, gucken da rein. Ich meine, ich habe dir ja einen Brief geschrieben, ja, der ist ja monatelang verschollen gewesen. Du hast den Brief bekommen, da ist eine plakative Aufschrift drauf, da habe ich einen Strafantrag für bekommen. Du kennst den Brief. Das ist doch keine Straftat, weil man sich dazu äußert und sagt, wir haben ein großes Problem mit Rassismus, ja, wir haben ein großes Problem mit Diskriminierung, wir haben ein großes Problem mit Diskriminierung von verschiedensten Subkulturen und Menschengruppen. Da ist es egal, ob du schwul bist oder eine Lesbe oder Transe oder ein Intellektueller, ein Künstler, politisch engagiert, egal. Ja? Der Punkt ist doch einfach, kritische Menschen, die sagen, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Nein, nein, nein, ja, bin ich dagegen, mache ich nicht. Nö, ich gehe hier nicht weg, ich darf hier sitzen, mache ich nicht. Ja? Da wenden sie dann Gewalt und Zwang an. Ich meine, was soll denn das? Das macht doch nichts besser, das macht überhaupt gar nichts besser. Und das ist eigentlich das, was mir hier dolle an die Psyche geht. Dolle an die Psyche geht. So, mehr möchte ich dazu jetzt gerade mal nicht sagen. Danke. Sie sucht nicht das Ihre. Lässt sich nicht verbittern, rechnet das Böse nicht zu oder erfreut sich an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich vielmehr an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hofft immer das Beste und glaubt alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe hört niemals auf und ist die größte unter ihnen. Amen. Na, zum Glück ist es ja nicht mehr so ganz lange. Ist ja bloß noch ein halbes Jahr. Also, ich bin ja Künstler, war ich auch vorher schon, viel mit Musik. Und hier gibt es einen Kunst- und Malwettbewerb. Das hatte ich dann im April 2019 das erste Mal gesehen. Da habe ich dann hier diesen Vollzugsleiter da, den Vollzugsabteilungsleiter gefragt. Ich sage, hier, ich möchte gerne an dem Kunstwettbewerb teilnehmen und ich brauche dann mal ein paar Bleistifte und ich gewinne das dann mal. Da wurde man dann noch belächelt, ist ja auch egal, ich bekam dann die Stifte, sollte die dann aber jeden Tag um 16 Uhr wieder abgeben. Ich sage, das ergibt ja keinen Sinn. Ich sage, als Künstler brauche ich doch die Stifte und gerade abends habe ich ja meine Ruhe und kreative Phasen. Egal, ich habe angefangen mit Malen und habe dann auch in 2019 diesen Kunst- und Malwettbewerb gewonnen. Also da können dann alle Gefangenen aus ganz aus allen Gefängnissen teilnehmen. Ja, da gab es dann eine Ausstellung und eine kleine Prämie für. Normalerweise gab es auch eine Einladung zu dieser Ausstellung nach. Das hat die JVA aber leider nicht realisieren können, aus welchen Gründen auch immer. Weiß ich nicht. Vielleicht aufgrund der Sicherheit, vielleicht hat man es mir auch einfach nicht gegönnt, mich nach zu fahren in den Dom, in meine Heimatstadt und dort an dieser Ausstellung teilzunehmen und diese Gratulation, da bekommt man dann meistens eine Gratulation von der Justizministerin, die muss ja auch sehr engagiert sein und viel für die Gefangenen tun und vor allem auch für die Gefängnisse, da auch nochmal einen schönen Gruß hin. Es wäre schön, wenn sie vielleicht mal etwas mehr Engagement zeigen würden. Nee, die Kunst, ja, ich male viel. Und habe auch in diesem Jahr wieder viel gemalt. Nee, das Quatsch, im letzten Jahr, 2020, hatte ich dann auch beim Kunst- und Malwettbewerb 6 Arbeiten eingereicht und habe dann im letzten Jahr auch wieder einen ersten Platz belegt. Das hat auch in 22 Jahren des Malwettbewerbs noch kein Gefangener geschafft. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist natürlich schön, denn zu sehen, was man, also was in einem steckt, kreativ. Ja, ein paar Sachen habt ihr ja auch bekommen, ein paar Sachen hast du ja auch schon gesehen beim Besuch. Ja, das gibt mir viel Kraft. Sport mache ich gelegentlich, ist gerade ein bisschen weniger. Ich schreibe sehr, sehr viel auf. Ich schreibe auch viel aus meiner Lebensgeschichte auf. Möchte ja später dann mal, wenn das hier alles vorbei ist, mal ein gutes Buch rausbringen, also eine Biografie, Autobiografie. Weiß ich noch nicht so ganz genau, wie sich das denn entwickelt, aber das ist dann später dran. Aber das Malen macht mir sehr viel Spaß. Es gibt auch so ein paar Dichtungen, die ich verfasst habe. Ja, also ich versuche mich irgendwie dann kreativ mit irgendwelchen Dingen abzulenken. Oh, das war jetzt diese Durchsage hier von irgendwer wird jetzt übergeben hier wieder. Die Arbeiter müssen raustreten. Nee, ich will nicht vom Thema abkommen. Und zwar ist das ein Text von Dietrich Bonhoeffer. Und den würde ich ganz gern mal musikalisch vortragen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, das du für uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich werde jetzt aufgefordert, das Telefonat zu beenden. Schade, es sind noch zwei, drei Strophen. Aber ich denke, damit soll es erstmal gut sein. Ich hätte es gern zu Ende geführt, aber ja, der Haftalltag, ich muss mich ja hier anpassen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu hören waren Auszüge aus dem Gespräch mit einem Gefangenen. Hinzugegeben waren Auszüge aus Briefen, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Die musikalische Untermalung produzierte Hobor. Wutpilger Streifzüge ist zu hören bei Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Deine Bonka setzen die Letzten, deine Überarmbonka ist der Nuclear Sky. Deine Bonka setzen die Spieler, sie spielen mit Karten und Kugeln dabei. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. 16 Jahre sind schon viel zu viel. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Der feste Freiheit, die Moral wird erneuert. Der Nutzen im Bunker ist das Leben viel wert. Draußen fallen die Soldaten in Bränden. Sie wurden von den Leuten im Bunker angeführt. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. 16 Jahre sind schon viel zu viel. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Der Krieg ist vorbei und es gibt keinen Menschen mehr. Der Bunker ist verschüttet und die Spieler sind tot. Die Erde ist jetzt ein Planet vom Planeten. Die Malung für jeden, der ein Mensch zu werden droht. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Der Bunker brachte mir jedoch nicht viel. Ich war 16 Jahre im Exil. 16 Jahre war für mich zu viel.